Leben, das ihr ihm habt geklaut. Er holt es sich zurücke, ob Leben oder Tod. Damit einmal ein Ende hat alle seine Not. Damit einmal ein Ende hat alle seine Not. Die große Keilerei und alle Macht dem Volke, Millionen schwere Schwer. Wir wollen die Güter nützen, wo der Botze die Hand drauf will. Zum Leben und zum Lieben sind wir auf dieser Welt. Zum Leben und zum Lieben sind wir auf dieser Welt. Wir wollen seinen Traum, da werden alle Leute ihren Boss verhauen.